Der Leiter der zweiten Europaabteilung des Außenministeriums der TVRK führte am 24. November mit dem schwedischen Botschafter in der TVRK ein Gespräch über die bilateralen Angelegenheiten und über die Frage der konsularischen Kontakte für den kanadischen Bürger Lim Hyun-su, der wegen der Verbrechen gegen die TVRK zur unbefristeten Strafe im Arbeitshaus verurteilt worden war und jetzt in der Besserungsanstalt sitzt. Bei dieser Gelegenheit bat der schwedische Diplomat die TVRK-Seite um einen konsularischen Besuch bei den US-amerikanischen Verbrechern in den koreanischen Strafanstalten. Der Abteilungsleiter erklärte ihm mit Nachdruck den prinzipienfesten Standpunkt der Regierung der TVRK, dass angesichts der extremen Feindseligkeiten der Obama-Administration gegen die höchste Würde der Republik alle Angelegenheiten in Bezug auf die Beziehungen mit den USA nach dem Kriegsrecht behandelt werden.